Später sah Johnny den Grund dafür, dass er doch noch mit Sarah schlief, fast auf den Tag genau 5 Jahre nach dem Abend auf dem Rummelplatz, hauptsächlich im Besuch von Richard Dees, dem Mann von Inside View. Der Grund dafür, dass er schließlich weich geworden war und Sarah angerufen und zu einem Besuch eingeladen hatte, war wenig mehr als der sehnsüchtige Wunsch gewesen, jemand Nettes möge kommen, damit er den schlechten Geschmack im Mund los wurde, redete er sich jedenfalls ein. Er rief sie in Kennebunk an und bekam ihre ehemalige Schulfreundin an den Apparat, die ihm sagte, dass Sarah gleich kommen würde. Der Hörer wurde aufgelegt und es folgte ein Augenblick des Schweigens, in dem er daran dachte, aber nicht sehr ernsthaft, einfach aufzulegen und das Buch damit zuzuschlagen. Dann hörte er Sarahs Stimme. »Johnny, bist du's?« »Derselbe.« »Wie geht's dir?« »Gut. Und dir?« »Auch gut«, sagte sie. »Ich bin froh, dass du angerufen hast. Ich weiß nicht, ob ich's getan hätte.« »Schnuppst du immer noch dieses grässliche Kokain?« »Nein, bin jetzt auf Heroin.« »Hast du deinen Jungen bei dir?« »Sicher, ohne ihn gehe ich nirgendwo hin.« »Nun, warum kommt ihr beide dann nicht mal einen Tag hierher, bevor ihr wieder in den Norden zurück müsst?« »Das würde ich sehr gern, Johnny«, sagte sie herzlich. »Dad arbeitet jetzt in Westbrook, daher bin ich jetzt Chefkoch und Tellerwäscher. Er kommt so gegen 16:30 nach Hause. Wir essen gegen 17:30. Ihr könnt gern zum Abendessen bleiben, aber ich warne dich, für meine besten Gerichte verwende ich ausschließlich franco-amerikanische Spaghetti als Grundlage.« Sie kicherte. »Einladung akzeptiert. Welcher Tag wäre der beste?« »Wie wär's mit morgen? Oder übermorgen, Sarah?« »Morgen ist gut«, sagte sie nach ganz kurzem Zögern. »Bis morgen, Johnny.« »Gib auf dich Acht, Sarah.« »Du auch?« Er legte sehr nachdenklich wieder auf. Er war aufgeregt und schuldbewusst zugleich, obwohl er dazu keinerlei Grund hatte. Aber der Geist wandert immer dorthin, wohin er gerade will, nicht wahr? Und wohin sein Geist wanderte, war nichts anderes als zu Möglichkeiten, die man lieber gar nicht in Betracht zog. Nun, sie weiß jetzt, was sie wissen muss. Sie weiß, um welche Zeit Dad nach Hause kommt. Was muss sie denn sonst noch wissen? Und sein Geist beantwortete die Frage selbst: Was wirst du denn tun, falls sie schon am Nachmittag hier auftaucht? »Nichts«, antwortete er, aber so recht glaubte er es selbst nicht. Wenn er nur an Sarah dachte, ihren Mund, an ihre Lippen, die etwas schräg stehenden grünen Augen, das genügte schon vollkommen, um ihn schwach und wehmütig und ein wenig verzweifelt zu machen. Johnny ging in die Küche hinaus und begann mit den Vorbereitungen für das Abendessen, nichts Bedeutendes, nur für zwei. Vater und Sohn rauften sich zusammen, so schlecht war es bisher gar nicht gegangen. Johnny machte immer noch einen Genesungsprozess durch. Er und sein Vater hatten über die 4,5 Jahre, die ihm entgangen waren, und über seine Mutter gesprochen. Sorgfältig und in einer immer enger werdenden Spirale arbeiteten sie sich ans Zentrum heran. Vielleicht war es nicht nötig, alles zu verstehen, aber es war nötig, ins Reine zu kommen. Nein, so schlecht war es gar nicht gewesen. Es war ein Weg, die Dinge wieder zusammenzubringen, für beide. Aber damit würde es vorbei sein, wenn er im Januar nach Cleves Mills zurückkehrte, um wieder zu unterrichten. Er hatte in der vorigen Woche seinen Halbjahresvertrag von Don Pelson bekommen, hatte ihn unterschrieben und zurückgeschickt. Was würde sein Vater dann machen? »Weiter wie bisher«, nahm Johnny an. So machten die Leute das nun mal, einfach immer weiter, ohne viel Dramatik, ohne laute Paukenschläge. Er nahm sich vor, Herb so oft wie möglich zu besuchen, jedes Wochenende, falls er es für richtig hielt. Viele Dinge waren ihm so schnell, so fremd geworden, dass er sich langsam vorantasten musste, wie ein blinder Mann in einem unbekannten Raum. Er schob den Braten in den Herd, ging ins Wohnzimmer, schaltete den Fernseher ein, schaltete ihn wieder aus. Er setzte sich hin und dachte über Sarah nach. »Das Baby«, dachte er, »das Baby wird unsere Anstandsdame sein, wenn sie früher kommt.« Das war also ganz okay. Alles abgesichert. Dennoch dachte er noch lange und spekulierend nach. Sie kam am nächsten Tag um 11:45 in einem kleinen, schmucken, roten Pinto über die Auffahrt, parkte den Wagen, stieg aus, sah groß und schön aus und ihr dunkelblondes Haar wehte im milden Oktoberwind. »Hi, Johnny«, rief sie und hob die Hand. »Sarah«. Er kam herunter und ging ihr entgegen. Sie hob das Gesicht und er küsste sie flüchtig auf die Wange. »Lass mich nur noch den Kaiser holen«, sagte sie und öffnete die Tür zum Beifahrersitz. »Kann ich dir helfen?« »Nee, wir kommen ganz prima miteinander aus, nicht wahr, Danny?« »Na komm schon, Großer.« Geschickt schnallte sie die Gurte los, die ein pummeliges, kleines Baby auf dem Wagensitz festhielten. Sie hob ihn heraus. Danny schaute sich mit lebhaftem, ernstem Interesse auf dem Hof um, dann richtete er den Blick auf Johnny. Er lächelte. »Meg«, sagte Danny und winkte mit beiden Händen. »Ich glaube, er möchte zu dir«, sagte Sarah, »sehr ungewöhnlich. Danny hat die republikanische Sentimentalität seines Vaters. Er ist ziemlich eigen. Möchtest du ihn mal halten?« »Sicher«, sagte Johnny, sah aber ein bisschen zweifelnd drein. Sarah grinste. »Er wird nicht zerbrechen, und du wirst ihn nicht fallen lassen«, sagte sie und reichte ihm Danny. »Mann, Bank«, sagte Danny und schlang einen Arm nonchalant um Johnnys Hals und sah seine Mutter zufrieden an. »Es ist wirklich erstaunlich«, sagte Sarah. »Er geht sonst nicht so leicht zu anderen Leuten. Johnny? Johnny?« Als das Baby seinen Arm um Johnnys Hals geschlungen hatte, war eine wahre Flut wirrer Gefühle wie lauwarmes Wasser über ihn hinweggespült. Es gab nichts Dunkles, nichts Beunruhigendes, alles war sehr einfach. In den Gedanken des Babys gab es noch kein Konzept der Zukunft, kein Gefühl der Sorge, kein Gefühl vergangenen Unglücklichseins und keine Worte, nur kräftige Bilder, Wärme, Trockenheit, die Mutter und der Mann, der er selbst war. »Johnny?« Sie sah ihn furchtsam an. »Mhm. Ist alles in Ordnung?« Sie fragte nach Danny, wurde ihm klar. »Ist mit Danny alles in Ordnung? Siehst du Schwierigkeiten, Probleme?« »Alles bestens«, sagte er. »Wir können hineingehen, wenn du willst, aber üblicherweise grille ich auf der Veranda. Ist bald genug wieder so weit, dass man den ganzen Tag neben dem Ofen herumlungern muss?« »Ich denke, auf der Veranda wird es super sein. Und Danny sieht sich um, als wolle er den Hof ausprobieren. Großartiger Hof«, sagt er. »Stimmt's, Großer?« Sie fuhr ihm mit einer Hand durchs Haar und Danny lachte. »Er wird doch okay sein? Na, solange er nicht versucht, eins dieser Holzscheite zu verspeisen?« »Ich hab Feuerholz gehackt«, sagte Johnny und setzte Danny so behutsam wie eine Ming-Vase ab. »Gutes Training.« »Wie geht es dir, körperlich?« »Ich denke«, sagte Johnny und erinnerte sich daran, wie er vor einigen Tagen Richard Dees von der Veranda befördert hatte, »den Umständen entsprechend gut.« »Das ist gut. Als ich dich das letzte Mal sah, warst du ziemlich runter.« Johnny nickte. »Die Operation.« »Johnny?« Er sah sie an und empfand wieder diese seltsame Mischung aus Spekulation, Schuldbewusstsein und Erwartung. Sie sah ihm ganz offen und unbekümmert ins Gesicht. »Ja?« »Erinnerst du dich noch an den Trauring?« Er nickte. »Er war dort, wie du es gesagt hattest. Ich habe ihn weggeworfen.« »Wirklich?« Er war nicht unbedingt überrascht. »Ich habe ihn weggeworfen und Walt gegenüber nie etwas davon erwähnt.« Sie schüttelte den Kopf. »Und ich weiß nicht, warum. Es macht mir seitdem zu schaffen.« »Muss es nicht.« Sie standen auf den Stufen und sahen sich an. Sarah bekam Farbe in die Wangen, wandte den Blick aber nicht ab. »Da ist noch etwas, was ich gern zu Ende bringen möchte«, sagte sie. »Wir hatten ja nie Gelegenheit, es zu Ende zu bringen.« »Sarah«, begann er und verstummte wieder. Er hatte absolut keine Ahnung, was er als Nächstes sagen sollte. Unter ihnen tapste Danny 6 Schritte, dann setzte er sich sehr hart hin. Er krähte und war offenbar überhaupt nicht aus der Fassung gebracht worden. »Ja«, sagte Sarah, »ich weiß nicht, ob es recht oder unrecht ist. Ich liebe Walt. Er ist ein guter Mann, leicht zu lieben. Das ist wohl etwas, worauf ich mich verstehe, einen guten von einem schlechten Mann zu unterscheiden. Dan, dieser Bursche, mit dem ich damals auf dem College gegangen bin, war einer von den schlechten Kerlen. Du hast meinen Sinn auf die andere Sorte gelenkt, Johnny. Ohne dich hätte ich Walt niemals schätzen gelernt.« »Sarah, du musst nicht.« »Doch, ich muss«, widersprach Sarah. Ihre Stimme war leise und intensiv. »Denn solche Dinge kann man nur ein einziges Mal sagen, und man macht es entweder richtig oder falsch. Auf jeden Fall bedeutet es das Ende, denn es ist zu schwer, auch nur versuchen zu wollen, es noch einmal zu sagen.« Sie sah ihn flehend an. »Verstehst du?« »Ja, ich denke schon.« »Ich liebe dich, Johnny«, sagte sie. »Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich habe mir einzureden versucht, dass es ein Akt Gottes war, der uns damals getrennt hat. Ich weiß es nicht, kann ein verdorbener Hotdog ein Akt Gottes sein? Oder wenn 2 Halbwüchsige mitten in der Nacht verkehrswidrig über eine Landstraße fahren? Ich möchte nur...« Ihre Stimme hatte einen sehr nachdrücklichen Tonfall angenommen. Sie hämmerte in die kühle Oktoberluft wie ein kleiner Hammer in dünne, wertvolle Folie. »Ich möchte nur das, was uns damals genommen wurde.« Ihre Stimme geriet ins Stocken, sie sah nach unten. »Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, Johnny.« »Du auch?« »Ja«, sagte er. Er streckte beide Arme aus und war verwirrt, als sie den Kopf schüttelte und wegging. »Nicht vor Danny«, sagte sie. »Vielleicht ist es dumm von mir, aber das wäre ein bisschen zu sehr so wie öffentliche Untreue. Ich möchte alles, Johnny.« Wieder stieg ihr das Blut ins Gesicht und ihr Erröten steigerte auch Johnnys Aufregung. »Ich möchte, dass du mich festhältst und küsst und mich liebst«, sagte sie. Wieder stockte sie und ihre Stimme brach beinahe. »Ich halte es zwar für falsch, aber ich kann nicht anders. Es ist falsch, aber es ist richtig. Es ist fair.« Er streckte einen Finger aus und wischte behutsam eine Träne ab, die langsam über ihre Wange rollte. »Und es ist nur dieses eine Mal, nicht?« Sie nickte. »Mit diesem einen Mal muss alles bezahlt sein. Alles, wie es hätte sein können, wenn es nicht schiefgelaufen wäre.« Sie sah auf und ihre Augen, die nun in Tränen schwammen, waren hellgrüner denn je. »Können wir alles mit einem Mal bezahlen?« »Nein«, sagte er lächelnd, »aber wir können es versuchen, Sarah.« Sie blickte zärtlich zu Danny hinab, der ohne sonderlichen Erfolg versuchte, den Hackklotz zu erklimmen. »Er wird schlafen«, sagte sie. Sie saßen auf der Veranda und beobachteten, wie Danny unter dem hohen blauen Himmel auf dem Hof spielte. Es gab keine Eile, keine Ungeduld zwischen ihnen, aber beide verspürten eine ständig wachsende Elektrizität. Sie hatte den Mantel geöffnet und saß in ihrem pulverblauen Wollkleid auf der Hollywood-Schaukel, die Beine übereinander geschlagen, und der Wind wehte ihr Haarsträhnen, die sich gelöst hatten, um die Schultern. Die Röte wich nicht mehr aus ihrem Gesicht. Hoch am Himmel flohen weiße Wolken von Westen nach Osten. Sie sprachen von bedeutungslosen Dingen, sie hatten es nicht eilig. Zum ersten Mal, seit Johnny erwacht war, hatte er das Gefühl, dass die Zeit nicht sein Feind war. Als Gegenleistung für die Hauptströmung, die ihnen genommen worden war, hatte die Zeit ihnen diese kleine Luftblase geschenkt, und sie würde da sein, solange sie sie brauchten. Sie sprachen über Leute, die inzwischen geheiratet hatten, über ein Mädchen aus Cleves Mills, das ein Marriage-Stipendium bekommen hatte, über den unabhängigen Gouverneur von Maine. Sarah meinte, dass er aussah wie Lurch aus der alten Adams-Family-Serie und Ansichten wie Herbert Hoover hätte, und darüber mussten beide lachen. »Sieh ihn mal an«, sagte Sarah und nickte zu Danny hinüber. Er saß auf dem Rasen bei Vera Smiths Efeu-Gerüst, hatte einen Daumen in den Mund gesteckt und sah schlaftrunken zu ihnen hinüber. Sie holte seinen Kinderwagen vom Rücksitz des Pinto. »Wird er es hier draußen auf der Veranda aushalten?«, fragte sie Johnny. »Es ist so mildes Wetter, ich möchte gern, dass er an der frischen Luft schläft.« »Er wird sich auf der Veranda bestimmt wohlfühlen«, sagte Johnny. Sie stellte den Kinderwagen in den Schatten, legte ihn hinein und zog die beiden Decken bis zu seinem Kinn. »Schlaf, Baby«, sagte Sarah. Er lächelte sie an und machte prompt die Augen zu. »Einfach so?«, fragte Johnny. »Einfach so«, bestätigte sie. Sie trat dicht an ihn heran und schlang beide Arme um seinen Nacken. Er konnte deutlich das leise Rascheln ihres Slips unter dem Kleid hören. »Ich möchte, dass du mich küsst«, sagte sie ruhig. »Ich habe 5 Jahre darauf gewartet, dass du mich wieder küssen würdest, Johnny.« Er legte die Arme um ihre Taille und küsste sie sanft. Ihre Lippen öffneten sich. »Johnny«, sagte sie gegen seinen Hals, »ich liebe dich.« »Ich liebe dich auch, Sarah.« »Wohin gehen wir?«, fragte sie und trat von ihm zurück. Ihre Augen waren jetzt so klar und dunkel wie Smaragde. »Wohin?« Er breitete die zerschlissene Armeedecke, die alt aber sauber war, im Stroh des zweiten Bodens aus. Der Geruch war angenehm und süß. Hoch über ihnen ertönte das geheimnisvolle Zwitschern und Flattern der Schwalben im Schuppen, dann ließen sie sich wieder nieder. Neben ihnen war ein kleines, staubiges Fenster, von dem man auf das Haus und die Veranda hinabsehen konnte. Sarah wischte eine Stelle sauber und sah zu Danny hinunter. »Alles okay?«, fragte Johnny. »Ja, besser hier als im Haus. Das wäre gewesen, als...« Sie zuckte mit den Schultern. »Als wäre mein Dad Teil davon?« »Ja, das hier ist nur zwischen uns.« »Unsere Sache.« »Unsere Sache«, pflichtete sie bei. Sie lag auf dem Bauch, das Gesicht auf der Decke zur Seite gedreht, zog die Knie etwas an und schlenkerte die Schuhe von den Füßen, einen nach dem anderen. »Mach meinen Reißverschluss auf, Johnny.« Er kniete sich neben ihr hin und zog den Reißverschluss nach unten. Das Geräusch hörte sich in der Stille ungewöhnlich laut an. Sarahs Rücken war von kaffeebrauner Farbe, ein Kontrast zu dem weißen Slip. Er küsste sie zwischen die Schulterblätter und sie erschauerte. »Sarah«, murmelte er. »Was?« »Ich muss dir etwas sagen.« »Was?« »Der Doktor hat während einer dieser Operationen einen Fehler gemacht und mich kastriert.« Sie schlug ihm an die Schulter. »Der alte Johnny«, sagte sie, »und du hattest mal eine Freundin, die sich auf dem Rummelplatz in Topsham im Wirbelkarussell das Genick gebrochen hat.« »Genau«, sagte er. Ihre Hand berührte ihn wie Seide und bewegte sich sanft auf und ab. »Fühlt sich nicht an, als hätten sie dir etwas getan, das nicht wieder gut zu machen wäre«, sagte sie. Ihre leuchtenden Augen suchten nach seinen. »Überhaupt nicht. Sollen wir mal nachsehen?« Da war der süße Duft vom Heu. Die Zeit verlor jegliche Bedeutung. Da war das raue Gefühl der alten Armeedecke, das glatte Gefühl ihrer Haut, ihre nackte Festigkeit. In sie zu versinken war wie das Versinken in einen alten Traum, der niemals ganz vergessen worden war. »Oh, Johnny, Liebster!« Ihre Stimme wurde vor Erregung lauter, ihre Hüften bewegten sich immer schneller, ihre Stimme war weit entfernt. Die Berührung ihres Haares war wie Feuer an seinen Schultern und der Brust. Er stieß sein Gesicht tief hinein und verlor sich in der dunkelblonden Dunkelheit. Die Zeit wirbelt im süßen Heugeruch davon, die raue Beschaffenheit der Decke, die Geräusche des alten Schuppens, leises Ächzen im Oktoberwind wie auf einem Schiff. Weiches, weißes Licht fällt zwischen den Schindeln herein. Stäubchen wirbeln in einem halben Dutzend bleistiftdünner Sonnenstrahlen. Stäubchen tanzen und kreisen. Sie schrie auf. An einem bestimmten Punkt rief sie laut seinen Namen, wieder und immer wieder, wie einen Gesang. Ihre Finger gruben sich wie Sporen in ihn, Reiter und Gerittene. Alter, endlich abgefüllter Wein, ein guter Jahrgang. Später saßen sie am Fenster und schauten auf den Hof hinaus. Sarah streifte das Kleid über ihre nackte Haut und verließ ihn für einen Moment. Er saß allein da und dachte nichts, begnügte sich damit, durch das Fenster zu beobachten, wie sie den Hof überquerte und zur Veranda ging. Sie beugte sich über den Kinderwagen und zog die Decken ein wenig zurecht. Dann kam sie zurück, ihr Haar wehte im Wind, der verspielt am Saum ihres Kleides zupfte. »Er wird noch eine halbe Stunde schlafen«, sagte sie. »Tatsächlich?« Johnny lächelte. »Ich vielleicht auch.« Sie strich mit den nackten Zehen über seinen Bauch. »Lieber nicht.« Und daher noch einmal, und diesmal war sie oben, beinahe in der Haltung einer Betenden, den Kopf gesenkt, das Haar fiel nach vorne und verbarg ihr Gesicht, langsam. Und dann war's vorbei. »Sarah, nein, Johnny, sag es nicht, die Zeit ist um. Ich wollte nur sagen, dass du schön bist. Bin ich das wirklich?« »Das bist du«, sagte er leise. »Liebe Sarah.« »Wurden wir für alles entschädigt?«, fragte sie ihn. Johnny lächelte. »Sarah, wir haben unser Bestes getan.« Als Herb von Westbrook nach Hause kam, schien er nicht sonderlich überrascht zu sein, Sarah anzutreffen. Er hieß sie willkommen und machte allerhand Aufhebens um das Baby und schalt Sarah, weil sie ihn nicht schon früher einmal mitgebracht hatte. »Er hat deine Hautfarbe und deine Züge«, sagte Herb, »und ich glaube, er wird deine Augen bekommen, wenn die Veränderungen abgeschlossen sind.« »Wenn er nur das Gehirn seines Vaters hat«, sagte Sarah. Sie hatte eine Schürze vor das blaue Wollkleid gebunden, draußen ging die Sonne unter, noch 20 Minuten, dann würde es dunkel sein. »Weißt du, das Kochen ist eigentlich Johnnys Aufgabe«, sagte Herb. »Ich konnte sie nicht daran hindern. Sie hat mir eine Pistole vor die Brust gehalten.« »Vielleicht ist das für alle Beteiligten am besten«, sagte Herb. »Alles, was du kochst, schmeckt nach franco-amerikanischen Spaghetti.« Johnny warf eine Zeitschrift nach seinem Vater und Danny lachte so laut und durchdringend, dass das ganze Haus davon erfüllt zu sein schien. »Kann er es sehen?«, überlegte Johnny. »Ich habe das Gefühl, dass mir alles im Gesicht geschrieben steht.« Und dann kam ihm ein erstaunlicher Gedanke, während er beobachtete, wie sein Vater im Schrank nach der Schachtel mit Johnnys alten Spielsachen suchte, die er Vera niemals hatte verschenken lassen. »Vielleicht versteht er es.« Sie aßen. Herb fragte Sarah, was Walt in Washington machte, und sie erzählte ihnen von der Konferenz, an der er teilnahm, die irgendetwas mit Landansprüchen der Indianer zu tun hatte. »Das Treffen der Republikaner diente lediglich dazu, die Stimmung zu erkunden«, sagte sie. »Die meisten Leute, die er trifft, sind der Meinung, wenn Reagan nächstes Jahr anstelle von Ford nominiert wird, bedeutet das das Ende der Partei«, sagte Sarah. »Und wenn die Grand Old Party stirbt, dann bedeutet das, Walt kann 1978 nicht für Bill Cohens Sitz kandidieren, wenn Cohen für Bill Hathaways Sitz im Senat kandidiert.« Herb beobachtete, wie Danny mit großem Ernst grüne Bohnen aß, eine nach der anderen, wobei er sie mit allen 6 Zähnen bearbeitete. »Ich glaube nicht, dass Cohen bis 1978 abwarten wird, um in den Senat zu kommen. Er wird nächstes Jahr gegen Muskie antreten.« »Walt sagt, Bill Cohen ist kein so großer Narr«, sagte Sarah. »Er wird warten. Walt sagt, dass seine eigene Chance näher rückt, und ich fange an, ihm zu glauben.« Nach dem Essen saßen sie im Wohnzimmer und das Gespräch entfernte sich von der Politik. Sie sahen Danny zu, der mit den alten Lastwagen und Autos aus Holz spielte, die ein viel jüngerer Herb Smith vor mehr als einem Vierteljahrhundert für seinen eigenen Sohn gemacht hatte. ein jüngerer Herb Smith, der mit einer tüchtigen, humorvollen Frau verheiratet gewesen war, die manchmal abends eine Flasche Black Label Bier trank. Ein Mann ohne graues Haar und mit den größten Hoffnungen für seinen Sohn. »Er versteht es«, dachte Johnny, während er seinen Kaffee trank. »Ob er nun weiß, was sich heute Nachmittag zwischen Sarah und mir abgespielt hat, ob er nur vermutet, was sich abgespielt haben könnte, er versteht den grundlegenden Betrug. Man kann ihn nicht mehr ändern oder berichtigen, man kann bestenfalls versuchen, damit fertig zu werden. An diesem Nachmittag haben Sie und ich eine Ehe vollzogen, die niemals geschlossen wurde, und heute Abend spielt er mit seinem Enkelsohn.« Er dachte an das Glücksrad, das langsam zum Stillstand kam, Hausnummer, alle verlieren. Düstere Stimmung versuchte sich breit zu machen, ein unbehagliches Gefühl der Endgültigkeit, aber er verdrängte es, dies war nicht der richtige Zeitpunkt dafür, es durfte nicht der richtige Zeitpunkt sein. Gegen 8:30 fing Danny an, quengelig zu werden, und Sarah sagte, »Zeit zum Gehen, Leute. Er kann während der Heimfahrt nach Kennebunk seine Flasche trinken. Spätestens nach 3 Meilen wird er dann eingeschlafen sein. Vielen Dank für alles.« Ihre strahlenden grünen Augen sahen Johnny einen Moment an. »Oh, das Vergnügen war ganz auf unserer Seite«, sagte Herb und stand auf. »Stimmt's, Johnny?« »Stimmt«, sagte er. »Lass mich den Kinderwagen hinaustragen, Sarah.« An der Tür küsste Herb den kleinen Danny noch einmal auf den Kopf, und Danny griff mit seiner pummeligen Faust nach Herbs Nase und drehte sie so fest herum, dass Herb das Wasser in die Augen schoss, und Sarah gab Johnny die Schlüssel, damit er alles auf dem Rücksitz verstauen konnte. Als er fertig war, stand sie an der Tür der Fahrerseite und sah ihn an. »Es war das Beste, was wir tun konnten«, sagte sie und lächelte dabei ein wenig, aber der verräterische Glanz in ihren Augen sagte ihm, dass sie wieder den Tränen nahe war. »Es war gar nicht so schlecht«, sagte Johnny. »Wir werden doch in Verbindung bleiben?« »Ich weiß es nicht, Sarah. Sollen wir?« »Nein, ich denke nicht. Es wäre zu einfach, nicht wahr?« »Ziemlich einfach, ja.« Sie trat dicht an ihn heran und streckte sich, um ihn auf die Wange zu küssen. Er konnte ihr Haar riechen, frisch und duftend. »Pass auf dich auf«, flüsterte sie, »ich denk an dich.« »Sei tapfer, Sarah«, sagte er und berührte ihre Nase. Dann drehte sie sich um und schob sich hinter das Lenkrad, eine reizende junge Frau, deren Mann auf dem Weg nach oben war. »Ich möchte höllisch bezweifeln, dass sie nächstes Jahr noch einen Pinto fahren werden«, dachte Johnny. Die Scheinwerfer flammten auf, dann heulte der kleine Nähmaschinenmotor. Sie winkte ihm noch einmal zu, dann fuhr sie über die Auffahrt davon. Johnny stand neben dem Hackklotz, hatte die Hände in den Hosentaschen und sah ihr nach. Etwas in seinem Herzen schien sich geschlossen zu haben. Es war kein so bedeutendes Gefühl. Das war das Schlimmste. Es war überhaupt kein so bedeutendes Gefühl. Er wartete, bis die Rücklichter des Autos verschwunden waren, dann stieg er die Verandastufen hinauf und ging ins Haus. Sein Dad saß im großen Sessel im Wohnzimmer, der Fernseher war ausgeschaltet, die paar Spielsachen, die Herb im Schrank gefunden hatte, lagen auf dem Teppich verstreut herum, und er sah sie an. »War schön, Sarah zu sehen«, sagte Herb. »War es für dich und sie ein...« Er zögerte nur ganz kurz. »Schöner Besuch?« »Ja«, sagte Johnny. »Wird sie wiederkommen?« »Nein, das glaube ich nicht.« Er und sein Vater sahen sich an. »Nun, vielleicht ist es so am besten«, sagte Herb schließlich. »Ja, vielleicht.« »Du hast früher mit diesen Sachen gespielt«, sagte Herb, ließ sich auf die Knie nieder und begann sie einzusammeln. »Ich hatte eine Menge davon damals Lottie Gaudreau gegeben, als sie ihre Zwillinge bekam, aber ich wusste, dass ich noch ein paar hatte. Einige habe ich aufgehoben.« Er legte sie eines nach dem anderen in den Karton und betrachtete dabei jedes Stück sehr aufmerksam. Ein Rennwagen, ein Bulldozer, ein Polizeifahrzeug, ein kleiner Löschzug mit Leiter, von dem die rote Farbe abgewetzt war, wo kleine Hände danach griffen. Dann brachte er die Schachtel in den Schrank in der Diele zurück. Johnny sah Sarah Hazlitt 3 Jahre lang nicht wieder.